Dialoge, Seite 162. Ihr Traum ist, dass die einzelne Persönlichkeit in einer symbolischen Einheit aufgehen müsse. Sie fordern die restlose Verwirklichung der Gleichheit durch eine Macht, die nur dann eine endgültige sein kann, wenn sie in der Hand eines einzigen Mannes liegt. Dialoge, Seite 163 bis Seite 165, Anmerkung Fleischhauer. Machiavell erklärt nun, dass das Vereins- und Versammlungsrecht aufgehoben werden müsse, und zwar werde jede Vereinigung mit mehr als 15 oder 20 Teilnehmern verboten sein. Hierauf beschäftigt er sich mit der Strafgerichtsbarkeit. Ganz anders der Inhalt der Protokolle, die hier von dem überragenden jüdischen Verstand und von der Notwendigkeit sprechen, politische Gegner durch Mord zu beseitigen.